Erster, sei nicht sauer auf böse Menschen. Sei nicht neidisch auf sie. Zweiter, sie sind wie Gras. Gras wird schnell trocken und stirbt. Dritter, vertraue auf Gott. Tue gute Dinge. Bleibe im Land und sei ehrlich. Vierter, freue dich über Gott. Er gibt dir, was dein Herz möchte. Fünfter, gib Gott dein Leben. Vertraue ihm. Er macht alles gut. Sechster, er zeigt allen, dass du gut bist. Es wird hell wie die Sonne am Mittag. Siebter, sei ruhig vor Gott. Warte auf ihn. Sei nicht sauer auf reiche, böse Menschen. Achter, höre auf mit dem Zorn. Sei nicht wütend. Wut bringt nur schlechte Taten. Neunter, böse Menschen müssen gehen. Aber Menschen, die auf Gott warten, behalten das Land. Zehnter, bald ist der böse Mensch weg. Du suchst ihn, aber er ist nicht da. Elfter, arme Menschen bekommen das Land. Sie haben viel Frieden und Freude. Zwölfter, der böse Mensch plant Schlechtes. Er ist sehr wütend auf gute Menschen. Dreizehnter, aber Gott lacht über ihn. Gott weiß, sein Ende kommt bald. Vierzehnter, böse Menschen haben Waffen. Sie wollen arme Menschen töten. Fünfzehnter, aber ihre Waffen treffen sie selbst. Ihre Bogen gehen kaputt. Sechzehnter, ein bisschen Geld bei guten Menschen ist besser. Es ist besser als viel Geld bei bösen Menschen. Siebzehnter, Gott nimmt den bösen Menschen die Kraft. Aber Gott hilft den guten Menschen. Achtzehnter, Gott kennt das Leben der guten Menschen. Ihr Erbe bleibt für immer. Neunzehnter, in schlechten Zeiten haben sie keine Angst. Wenn es wenig Essen gibt, werden sie satt. Zwanzigster, böse Menschen sterben. Die Feinde von Gott verschwinden wie Rauch. 21. Der böse Mensch leiht Geld und gibt es nicht zurück. Der gute Mensch gibt gerne. 22. Menschen mit Gottes Segen behalten das Land. Andere Menschen müssen gehen. 23. Gott zeigt dem guten Mann den Weg. Gott freut sich über sein Leben. 24. Wenn er hinfällt, bleibt er nicht liegen. Gott hält seine Hand fest. 25. Ich war jung und bin jetzt alt. Ich sah nie, dass Gott gute Menschen verlässt. 26. Der gute Mensch hilft immer und leiht gerne. Seine Kinder sind ein Segen. 27. Tu nichts Böses. Tue nur Gutes. Dann wohnst du für immer sicher. 28. Gott liebt das Recht. Er lässt seine Freunde nicht allein. Böse Familien verschwinden. 29. Gute Menschen bekommen das Land. Sie wohnen dort für immer. 30. Ein guter Mensch sagt kluge Dinge. Er spricht über das, was richtig ist. 31. Gottes Gesetz ist in seinem Herzen. Er geht sicher seinen Weg. 32. Der böse Mensch beobachtet den guten Menschen. Er will ihn töten. 33. Aber Gott lässt das nicht zu. Gott sagt, der gute Mensch ist nicht schuldig. 34. Warte auf Gott. Tue, was er sagt. Er gibt dir das Land. 35. Ich sah einen bösen, stolzen Mann. Er war wie ein großer, starker Baum. 36. Dann ging ich vorbei. Er war weg. Ich suchte ihn, aber er war nicht da. 37. Schau auf den ehrlichen Menschen. Menschen mit Frieden haben eine Zukunft. 38. Aber alle bösen Menschen werden bestraft. Ihre Zukunft wird weggenommen. 39. Gott hilft den guten Menschen. Er schützt sie in der Not. 40. Gott rettet sie vor bösen Menschen. Er hilft ihnen, weil sie zu ihm kommen.